I better listen to Three Hats Radio. Gerade noch in der Dampfsauna ihres Vertrauens, jetzt schon wieder im 3Hats Radio. Schönen guten Tag, die Damen und Herren. Willkommen zur neuen Ausgabe der 3Hats Radio Show mit Tim Thaler am Mikrofon und an den imaginären Decks, die ja in diesem Falle doch eher Knöpfchen sind, die wiederum, wenn man sie drückt, tolle neue Tracks abfeuern. Von genau diesen gibt es in dieser Show mal wieder jede Menge, unter anderem von Apparat, Dusty Kid, Ost und Kiex, Hiroshima und Gut und Gut. Wir wenden uns etwas intensiver den aktuellen Veröffentlichungen des Finnen Roberto Rodriguez zu. Der wird nämlich in den nächsten zwei Wochen gleich mal zwei Platten auf zwei verschiedenen Labeln raushauen. Und auch dem ersten Album von Peter Horrenforts werden wir einen längeren Besuch abstatten. Neben den ganzen Neuvorstellungen gibt es aber auch noch ein ganz seltenes Sahnehäubchen bei uns. Bei der letzten Neon hatten wir ihn zu Gast und natürlich lasse ich mir so eine Gelegenheit nicht so schnell entgehen. Deshalb gibt es hier und heute ein kleines Interview und ein extra langes DJ-Set von dem Mann, der in Japan fast schon eine Art Gott-Status besitzt und auch im Rest der Welt ein immer wieder gern gesehener Gast ist, Takio Ishino. Freut euch also auf fast 4 Stunden allerfeinste Musik, natürlich auf der Internetradiostation eures Vertrauens. Three Hats Radio. Ganz genau. Zu Beginn lassen wir es aber erstmal etwas sanfter angehen. Hier ist Time Writer mit Handsome Machine. Viel Spaß! Hallo, ich bin der Ivo und höre Three Hats den ganzen Tag. We'll be right back. Typ, notischer Start in die Three Heads Radio Show mit Time Writer und Handsome Machine, rausgekommen auf seiner ganz neu erschienenen EP mit dem gleichen Titel, also Handsome Machine. Das Ganze auf Plastic City. Zwei weitere Tracks finden sich dann noch auf der B-Seite, aber das Titelstück ist nicht umsonst auf der A-Seite, es ist mit Abstand der am meisten catchende Track. Und das, was sich hier so heimlich von hinten ran knuspert, hört künstlerisch auf den Namen Estroyi und trackmäßig auf Purple Skies Pantonal Remix. Rausgekommen ist dieser Remix zusammen mit 9 weiteren Neuinterpretationen von Stücken, die alle im Original von Nils Quark aka NQ stammen, auf Kitty-O. Die Originalstücke gibt's auf Nils Album Purple Skies, das schon vor ein paar Monaten ebenfalls auf Kitty-O rauskam. An dem Remix-Album haben insgesamt 10 Künstler aus Japan, Finnland, Italien, den Niederlanden, Deutschland und England mitgewirkt und die Tracks nach ihrem Belieben umgestaltet. Das Ergebnis ist eine Sammlung rumpelnder Beat-Pattern, glasklarer Klicks- und Cuts-Variationen, statischen Minimalbeats und digitalen Geräuschminiaturen. Meiner Meinung nach am besten vereint im Track des Elchingers Jens Döring aka Estroyi. We'll be right back. you wait for me. Save a place for me. Would you lie for me? Hold the line for me. Would you wait for me? Save a place for me. Would you lie for me? Hold the line for me. I've been waiting all my life to hear. Irgendwie haben wir heute so einen kleinen Break-Einschlag hier zu verzeichnen. Nach dem NQ-Remix vorhin kamen hier auch Smilla, Shirkan, Rasda und Lars aka Tolcha mit einem ordentlich gebrochenen Remix daher. In Memory of Time kommt im Original von Eva Bernhardt oder künstlerisch Eva B. genannt. Die Berlinerin ist bereits seit 2004 in der Sonar-Kollektiv-Familie zu Hause und so kommt natürlich auch ihr drittes Release dieser Tage auf Sonar-Kollektiv raus. Aber nur als digitale Veröffentlichung auf digitalcollective.com. Auf Platte haben es dafür die Remixe ihres Stückes geschafft. Soul Fiction und wie hier gehört Tolcher zeichnen dafür verantwortlich und auch diese EP wird natürlich beim Sonar-Kollektiv erscheinen. Auch die in den kommenden Tagen. Als ich Ust und Kiex vor ein paar Jahren zum ersten Mal getroffen habe, standen sie auf der Bühne der Panorama-Bar im Berliner Berghain. Der Dancefloor vor ihnen war knüppeldicke voll und irgendein DJ spielte gefällige Tracks hintereinander ab. Die Leute wackelten mit den Hüften, freuten sich und ahnten nichts Böses. Und dann erklangen die letzten Beats der DJ-Platte und von irgendwoher machte es tuk, tuk, tuk und ja. Alles drehte sich um zu schauen, wenn dort die arme Katze so bestialisch massakrieren würde, aber da war keine Katze. Da standen nur zwei durchgeknallte Norweger, namentlich Tore Jastobak und Hi-Fi Hafig. Oder auch Ost und Kiex, zu Deutsch Käse und Keks. Die jaulten erstmal eine Runde rum und fingen dann an, ein paar Gläser zu zertrümmern. Das alles natürlich vor dem Mikrofon. Den Gläsern folgten Käseleiber und ganze Koffer voller Keksschachteln in die Mikrofone und niemand der Anwesenden wusste so richtig, was er mit dem Dargebotenen anfangen sollte. Puh rufen geht ja nicht. Immerhin ist man ja, wenn man es in die Panoramabar geschafft hat, coolsten und hipsten Spot von ganz Berlin und genau da Buh zu rufen, ja, wird ja eher von Unkenntnis zeugen. Also blieben erstmal alle stehen und versuchten brav weiter mit den Hüften zu wackeln. Sie wurden belohnt, denn das, was der Käse und der Keks da so aus ihrem Gejaule und Geklirre erschufen, artete innerhalb der folgenden Minuten zu einzigartigen Rave-Stücken aus. In nicht ganz 10 Minuten lag ihnen die Halle komplett zu Füßen. Man braucht kaum erwähnen, dass die dann folgende 3S Radio-Sendung mit Ost und Keks zu einer der meistgelobten wurde. Jetzt melden sich die beiden mit einer neuen Platte und ihrem eigenen Label namens Snicksnack zurück. Nach einer Kooperation mit ihren Freunden Truls und Robin, die mit ihnen zusammen Snicksnack gegründet haben, kommt in ein paar Wochen bereits die zweite Platte auf Snicksnack heraus. Und aus der hören wir jetzt die B-Seite des Stück Boston Food Strangler. Am 22. September sind sie im Ring wieder mal zu Gast in Berlin und auch da natürlich in der Panorama-Bar. Hingehen wird sich lohnen, ich garantiere es. Boston Food Strangler. Time for biscuits, call the waiter. It's the Boston Food Mangler. First cheese, corn, later. It's the Boston Food Strangler. first cheat score later. We'll be right back. far, just to show you I'm alive. Yes, I'm alive. Gonna be my phony pride. It took me quite a while to lose what I acquired. What I acquired. Just threw it up your dune. It seems so strong. Got a hold of you. Die Erwartungen an dieses Album waren hoch gesteckt. Immerhin wurde ja um das letzte Werk von Sascha Ring, aka Apparat, ein Riesenwirbel gemacht. Orchestra of Bubbles hieß das damalige Gemeinschaftsprodukt zwischen ihm und Alan Alien. Wer erinnert sich nicht? Jetzt ist Apparat also zurück mit seinem neuen Album Walls in der Tasche. Aus diesem Anlass gibt's ein ganz nettes Feature in der aktuellen Ausgabe des Groove-Magazins, in dem man dann unter anderem erfährt, dass Olle Apparat seine Werke eh nie gut findet und dass er sich dieses Mal gar nicht erst die Mühe gemacht hat zu entscheiden, ob und wann ein Track fertig ist. Das überließ er in diesem Falle einfach Josh Oitis von Telefon Tel Aviv. Dem schmiss Apparat nämlich einfach seinen halbfertigen Kram vor die Füße und wartete dann geduldig ab, bis Herr Oitis anrief und der Meinung war, die Stücke seien jetzt fertig. Nun, wer jetzt auch immer zu welchen Anteilen für die Tracks of Walls verantwortlich zeichnet, entscheidend ist, was hinten rauskommt, sagte schon Kohl, und das ist eine gehörige Ansammlung von Schwermut gepaart mit Zuversicht. Das Ganze auf 13 Tracks verteilt, wovon ich euch das wohl kraftvollste Stück vorgestellt habe, Hold On. Alle Stücke von Walls gibt's natürlich auch bald auf der CD-Seite, wo sich Walls dann selbstverständlich auch gewinnen lassen wird. Und das ist was Neues aus dem Hause Cocoon. Vor ein paar Monaten bereits veröffentlichte Frank Müller seine Corazon-EP auf seinem eigenen Label Müller Records. Ruckzuck war das Ding ausverkauft, aber Cocoon-Labelchef Sven Fett griff noch eine der letzten Platten ab. Am meisten angetan hatte es Sven der B2-Track der Corazon-Platte Horizon. Und so fragte er Olle Frank, ob er seinen Track nicht einfach nochmal auf Cocoon rausbringen könne. Frank hatte nichts dagegen, klar, so ein Release mehr kann ja auch nicht schaden. Und es kam zum aktuellen Cocoon-Release namens, wer errät's? Horizon. Da der Originaltrack bereits in einer der letzten 3S Radio-Shows vorgestellt wurde, kommt hier nun die B-Seite, der Remix von Pick & Dan. Auch schön. Hi, my name is Frank Müller and you're listening to 3Hertz Radio. Einfach immer Anderleuts Platten anzumachen war gut und gut, jetzt nicht mehr gut genug. Wenn man mal bedenkt, wo diese Frau so alles drinsteckt. Sie hat die Bands Mania, D und Malaria gegründet, war Mitglied der einstürzenden Neubauten, macht Ausstellungen, hat eine wöchentliche Radiosendung auf dem Sender Nur für sich Kratzende in Berlin, legt auf und betreibt auch noch ein eigenes Label. Wenn man das also mal alles im Hinterkopf behält, was die Frau seit halben Ewigkeiten so alles treibt, wird es umso verwunderlicher, dass sie mit I Put a Record On erst ihr allererstes eigenes Album vorlegt. Ehrlich wahr, ich habe auch etwas verwundert aus der Wäsche geschaut, aber es stimmt, alles was sie davor veröffentlicht hat, waren Kooperationen mit anderen Musikern. Das hier war sie also ganz alleine und höchst selbst mit Blätterwald, Stück Nummer 6 aus ihrem Album I Put a Record On, rausgekommen auf Frau Guts eigenem Label Monika Enterprises. Den Rest der insgesamt 11 Stücke findet man natürlich auch bald auf der Three Heads CD-Seite. Ist ja klar. Den Finn Roberto Rodriguez und seine 1000 Projekte habe ich euch ja bereits ausführlich im großen Jussi Pekka Special vor ein paar Wochen vorgestellt. Und kaum habe ich hier die letzten Platten von ihm abgespielt und zurück ins Regal geräumt, meldet sich Roberto auch schon wieder zurück. Und nicht etwa mit nur einer Platte. Nö, das wäre ja zu einfach. Roberto hat gleich mal 2 Platten für 2 Labels zur selben Zeit produziert. Die erste der beiden erscheint bald auf Floor Tools, dem Unterlabel von Jussi Pekkas Frozen North Records. Die hört auf den Titel Excuse Me und daraus gibt's jetzt den Jetboy Remix. Hinter Jetboy im Übrigen versteckt sich niemand Geringeres als John Dahlbeck. Hätte man aber auch angesichts des nun folgenden Stückes Musik fast erahnen können. Gleich im Anschluss folgt dann Robertos zweiter Streich Back to Square, dazu dann später mehr. Bis gleich. Mhm. talk to you for a minute? Uh-huh. Hi, this is Marco. Hey, this is McCoy. This is Matthias. We are Sun Project. And you are listening to Three Heads Radio. Roberto Rodriguez und Roberto Rodriguez im Neuvorstellungs-Doppelpark hier beim 3Heads Radio nach Excuse Me im John Dahlbeck Remix verabschiedet sich hier gerade Into Deep von seiner Back to Square EP, die kurz nach der auf Floor Tools erscheinenden auf Frisbee Tracks erscheinen wird. Voraussichtlich so Ende Juli wird es soweit sein, einfach mal die Augen und Ohren offen halten. Antoine Husson, aka Jedi oder auch Electric Rescue, ist in Frankreich eine ganz große Nummer, aber hierzulande kennt ihn leider kaum einer. Vor ein paar Monaten hatten wir ihn ja auf eine Neon eingeladen und dort lieferte er ein echt fettes DJ-Setup. Allerdings ist der Jute Antoine nicht nur ein guter DJ, sondern auch noch ziemlich fett im Partyveranstalterbiss in Frankreich unterwegs. Natürlich ergeben sich dadurch coole Bookings, bestenfalls auch gute Kontaktmöglichkeiten und genau die weiß der Herr Rescue bestens zu nutzen. So steckt er seine Platten immer wieder Leuten wie Oxia, ScanX, Thomas B. Heckmann, Suburban Night, Woody McBride oder auch Neil Landström in die Plattenkoffer. Und kann sich angesichts seiner coolen Tracks auch auf deren gute Bewertung verlassen. Mit dieser doch sehr stabilen Basis im Rücken entschloss er sich im Jahre 2006 sein eigenes Label zu gründen. Und jetzt wird's schwierig. Skriptum war geboren. Und was soll ich sagen? Es läuft. Die erste Platte brachte ihm sofort großen Jubelgesang ein. Leute wie Green Velvet, Funky Void, Laurent Garnier, Robert Babich oder auch Oxia kriegten sich fast gar nicht mehr ein vor Freude. Und was einmal supi gut läuft, kann beim zweiten Mal ja nicht so viel schlechter sein. Das dachte sich vielleicht auch Antoine, denn jetzt brachte er einfach neue Remixe des alten Stücks heraus. Mark Broom und Umek lieferten beide jeweils einen Track ab, aber auch Antoine ließ es sich nicht nehmen und produzierte ebenfalls einen Remix. Den hören wir uns jetzt an und ich bin mir sicher, dass es auch für dieses Stück wieder Lob von höchster Stelle geben wird. Das Label Wordless ist regelmäßigen Hörern des Three Heads Radio ja mittlerweile auch schon ein fester Begriff. Mit der Zeit haben sich die Jungs um den Hamburger Ralf Böge derbe auf den finnischen Musikmarkt spezialisiert und sind zu einer festen Instanz für die Musik aus dem hohen Norden geworden. Auch bei uns im 3S Radio sind sie ja immer wieder gern gesehene Gäste. Ist ja auch immer ganz gut, was die so abliefern. Dieses Mal gibt's was Neues von Kalle M. Und auch der kommt ja bekanntlich aus Finnland und hängt mit Olle Jussi ab. Ich glaube, Jussi Pekka wird da oben bald zu so einer Art Don der finnischen Musikfamilie. Kalle meldet sich mit seiner Gloomy EP Ende Juni auf Wordless zurück und von den vier Tracks, die man auf dieser EP findet, gibt's hier und jetzt A2, namentlich UNET. Three Heads Radio. Nach zwei EPs auf Kanzleramt fand das Label es sein und an der Zeit für Peter Horenforts erstes Album. Dazu kann man ihn nur gratulieren, denn ich denke, dass aus dem Jungen schon noch was richtig Nettes werden kann. Denn genau wie seine beiden Kanzleramt-EPs sind auch die Veröffentlichungen, die er zuvor wahlweise als Corredora, Force Supreme, Oliver Shine oder Paco Lesotho rausbrachte, allesamt richtig guter Techno. Und da macht auch sein Album, das vor ein paar Wochen auf Kanzleramt erschien, keine Ausnahme. Wie bei Kanzleramt ja gern gesehen, gibt's auf Evolver eher klare, detroitige Tracks mit dunklen Melodien. Auf jeden Fall eine CD für Menschen, auf die ursprünglichen Formen von Techno stehen. Dabei vermeidet Horenforts allerdings kontinuierlich eventuell drohende Klischeekopiererei, was seinen Tracks durchaus eine, ja, moderne Note, klingt blöd, ist aber so, verleiht. Wir kümmern uns mal etwas intensiver um dieses Album und da es innerhalb der 10 Tracks auf Evolver eine Menge gutes Zeug mit ordentlich Energie gibt, spiele ich euch einfach mal zwei der meiner Meinung nach fettesten Stücke hintereinander weg. Einen ganz genauen Überblick könnt ihr euch ja dann in ein paar Tagen auf der 3Heads-CD-Seite verschaffen, denn natürlich werden wir Evolver dort zum Anhören und Gewinnen einstellen. Wer sich für den 3Heads Radio Newsletter einträgt, erfährt übrigens immer als Erster, wenn es was Neues bei uns zu vermelden gibt. Zum Anmelden einfach mal einen Blick oben rechts auf die Startseite werfen. Hier aber jetzt Thrasher und Surger, Track Nummer 6 und 2 vom neuen Album Evolver, produziert von Peter Horenforts. Alle, bis auf einen einzigen Track, gibt's im Übrigen auch parallel auf Vinyl für die DJ-Fraktion unter uns. Immer gut zu wissen. We'll be right back. Das ist die Ruhe vor dem Sturm. Das ist der Anfang vom Ende. We'll be right back. Radio. The perfect biological weapon. Thrasher und Surger, zwei der Tracks aus dem neuen Album von Peter Horrenfortz, erschienen auf Kanzleramt. Glück und Liebe sind ja zwei Dinge, die sich jeder Mensch mal gerne wünscht. Jetzt können diese beiden Wünsche ganz schnell in Erfüllung gehen, denn Glück und Liebe lassen sich von nun an ganz bequem online bestellen oder aber im Plattenladen abholen. Glück und Liebe, oder auch neudeutsch Luck and Love, heißt die neue EP vom Münchner DJ und Produzenten Max Cavalera, der damit seinen Einstand auf Gabriel Ananas Label Kamarouche gibt. Ob die drei Tracks auf seiner EP zum Verlieben einladen oder aber glücklich machen, sei mal dahingestellt. Fakt ist aber, dass der B1-Track mit Namen sowie das Jahr, in dem wir uns befinden, 2007 nämlich, dass dieser Track gut nach vorne geht. Die anderen beiden laufen dann doch eher so unter Fahrstuhl-Hintergrund-Berieselung, wohlmeinen könnte man das auch minimal mit Ambien-Einflüssen nennen, so macht es jedenfalls das Label, aber 2007, joa, der geht durchaus klar. Den gibt's jetzt auf die Ohren. Hier ist Max Cavalera. We'll be right back. So, jetzt mal eine Kohle mehr aufs Feuer. Das hier ist Dusty Kid aus Italien und der Typ hat mal echt eine Meise. Das meine ich allerdings sehr positiv. Denn hat man sich mal durch seine Selbstdarstellung auf seiner MySpace-Seite gekämpft, und das ist wirklich ein Kampf, erfährt man Dinge über ihn, wie dass er Duran Duran, Spandau Ballet, Bronski Beat und Wham für seine Vorbilder hält, dass er so eine Art Wunderkind ist, das sich im zarten Alter von 10 mühelos gegen 300 Konkurrenten bei der Aufnahmeprüfung für das Musikkonservatorium durchsetzen konnte. Natürlich mit der maximal möglichen Punktzahl, und selbstverständlich ging es auch gleich ohne Umschweife ab in die 6. Klasse. So ging es dann auch munter weiter. Mit 17 traf er ein paar Produzenten und brachte seine erste Platte in England raus. Die ging natürlich auch gleich ab wie Schmitz Katze, und Olle Dusty wurde immer bekannter und gefragter. Er arbeitete als Remixer unter anderem für Olive, Robbie Rivera und The Lovers. In Deutschland könnte man ihn auch durch sein auf Boxersport erschienenes Release kennen. Das produzierte er allerdings unter seinem Pseudonym Duo Tech zusammen mit Andrea Verlin. Und das Ding wurde ja vom ganzen Minimal-Olymp, also Richie Horton, Ricardo Villalobos und Mark Dohr, rauf und auch wieder runter gelobt. Danach ging es munter weiter im Text, es folgten Veröffentlichungen unter anderem auf Klingklong, und jetzt gibt's was Neues von ihm auf Contour Music. Constant Rising heißt seine neue EP, und auch die beiden auf eben dieser eingeritzten Stücke tragen diesen Namen. Auch der inzwischen allseits beliebte und rumgereichte Mason durfte hierbei einen Remix abliefern, aber dieser, wie leider auch alle anderen Remixe, die Mason seit seinem Hammererfolg mit Princess Superstar abliefern musste, ist leider auch nichts Besonderes. Die Erwartungen, die an Mason gestellt werden, sind wohl einfach zu hoch. Mich interessiert aber auch nur gute Musik, und die kommt in diesem Fall von Dusty Kid selber. Hier ist der Originaltrack Constant Rising. We'll be right back. Ja, und genau wie Dusty Kid fing auch Edwin Reyes schon sehr jung mit dem Musizieren an. Mit 6 Jahren ging's los für Bear Who, so nennt sich Edwin heute. Vor 4 Jahren hatte er seinen bisher größten Erfolg mit seinem Dance-Hit Fix My Sink, zu Deutsch glaube ich Reparier meinen Abfluss, mit einer Nummer 1 Platzierung in den Dance-Charts von Radio 1 BBC. Danach gab es lange nichts mehr von Bear Who zu hören. Wahrscheinlich konnte er sich ein wenig auf seinem Erfolg ausruhen. Wer weiß. Ob ihm nun das Geld ausgegangen ist oder ob ihm langweilig wurde, man weiß es nicht. Aber Bear Who hat sich wieder mal aufgemacht und produziert munter. Gott sei Dank, möchte man da ausrufen, denn The Beatbox ist eine echt fette Platte geworden. Greenskeepers, Tyree Cooper oder auch DJ Rush haben die Remixe für diese Platte angefertigt, aber allen die Krone aufsetzt CZR aus Illinois. Dann heißt er, glaube ich, aber auch CZR. Das hier war mit seiner Interpretation von The Beatbox, gerade erschienen auf Dust Tracks Chicago. Und das hier ist der lebende Beweis dafür, dass selbst aus einem halbtauben SAE-Schüler noch was Vernünftiges werden kann. Das ist DJ Ejotronic mit Ghetto Girl. It's possible you show me your tits a little bit. I like. Oh, it's nice. It's real nice. It's possible I touch a little bit. Money dick, money dick, money dick. Jeremy ist gerade mal 22 Jahre alt und vor 6 Monaten verlor er plötzlich sein halbes Hörvermögen. Dadurch war er dann auch auf einmal gezwungen, seinen Job als Toningenieur im Nuovo Casino Club in Paris an den Nagel zu hängen. Das hat ihn aber nicht davon abhalten können, weiterhin Musik zu produzieren, und so kam es vor ein paar Monaten zur Kooperation mit Popov. Die nannten sich dann zusammen Wee Kids und liefen mit ihrer sehr fetten Flavor Freaks EP damals auch bei uns. Jetzt ist DJ Ejotronic zurück, diesmal mit einer ganz eigenen Produktion und wieder auf dem noch recht jungen französischen Label Level 75. Da erschien ja auch schon die Platte der Wee Kids. Und auch in meiner letzten Sendung habe ich euch mit der The Rampage EP von Faces bereits eine Platte von eben diesem Label vorgestellt. Scheint eine sichere Bank für fette Rave-Tracks zu werden, aber da sind die Franzosen ja eh gut drin. Das hier war so das neueste Werk, das bei Level 75 noch in den Plattenpressen liegt, aber schon ganz bald in Cover gepackt und in die Regale gestellt werden wird. DJ Ejotronic mit Ghetto Girl. Und jetzt wieder etwas Entspannteres zur Beruhigung. Vibrosphere mit Forever Imaginary. Gleich gibt's Takio Ishino im Interview und DJ-Set. Bleibt dran! Richard Berglöf kann ich wohl inzwischen zu den echten Freunden des Hauses Three Heads zählen. Vor ein paar Jahren habe ich den Schweden auf einer Party kennengelernt und lange mit ihm über Sichtweisen von Musik geschnackt. Er beschwerte sich damals darüber, dass man ihn immer in die Goa- und Trance-Ecke stellen und ihm damit auch immer so einen negativen Touch verpassen würde. Und Olle Rickard nur auf Trance-Music zu beschränken, wäre auch falsch. Als Live-Act haut er nämlich ganz schön auch mal in die Techno-Ecke, zwar immer mit ordentlich Melodie, aber das muss ja nicht das Falscheste sein. Das dachten sich auch Paul van Dyk oder Paul Orkenfold, die halten nämlich sau viel von den Tracks von Rickard und seinem Kollegen Robert Elster, zusammen Vibrosphere. Jetzt gab es ein neues Album von Vibrosphere, zugegeben recht trancig, aber durchaus mal eine nette Abwechslung, rausgekommen auf Tribal Vision. Nun aber wieder zu etwas ruppigeren Beats und demjenigen, der sie auflegt, Takio Ishino. Takio war zu Gast auf der letzten Neon und dort habe ich ihn mir geschnappt und gleich zu einem kleinen Interview in stille Kämmerlein entführt. Da der Japaner aber eher etwas wortkarg ist, fiel das Interview etwas kürzer aus. Aber in der Kürze liegt die Würze und immerhin gibt's endlich auch mal Antworten auf die so lange unbeantworteten Fragen wie: Wann kommt endlich deine neue Platte und was ist eigentlich los mit Denki Groove? Aber hört selbst! Direkt danach gibt's die volle Dröhnung Takio Ishino, ein exklusives 2-Stunden-Set von der japanischen DJ-Legende. Dran geblieben! I think it was in 2004 as you released your last record, and most of your records are sold at the Japanese market, if I'm right. But even though you're booked all over the world, how's that working without good selling releases? Oh yeah. Why's your secret? Yeah, I don't know. So, you know. What is in the pipeline? Are you working on new releases? Yeah, I just finished my new project called Ink, I-N-K. It's just finished my new album, and yeah. When will it be released? Maybe in summer in Japan, and Europe maybe later. Okay. Yeah. On which label? Yeah, from Sony. The fact is well known that record companies and producers can sell records in Japan that wouldn't make money anywhere else. Are the Japanese special music addicted people? Yeah, I think you're right, because Japanese people is very open-minded for the music, you know, so maybe people like that. All kind of music, not only techno, not only house or whatever, yeah. You have an MP3 download market in Japan, which is really big, but the people are also buying records at the record shop. So in Germany, it's just like the people are afraid, just like if you can download music, then you wouldn't buy records anymore. How is that working in Japan? Are the people crazy about the records, or why are they buying records and MP3s? Yeah, actually, we have the same problem in a Japanese music market, and many people downloading, but the vinyl market is still big because the city called Shibuya has thousands of record shops there, and almost. And then some shops for the techno, some shops for the jazz or club jazz, and some shops for the house, and some shops for rock. Yeah, it's some kind of Disneyland for the vinyl. Yeah. Which kind of records are played most or sold most on the Japanese market? Where are they coming from? From all over the world, or is it special produced for Japanese market? Yeah, in techno scene, most of the stuff from Germany. And the placing the vinyl in Japan is so expensive. That's why so many Japanese labels are placing the vinyl in Europe, then import to Japan. But now is a euro is very expensive compared to Japanese yen. Yeah, that's the problem. Now is price is getting higher and higher. So how much you normally have to pay for a record in Japan? Like 10 euro. Is Danky Groove alive? I mean, I enjoyed your performance very much on the May Day 2 years ago. It was, yeah, or 3 years maybe. So I'm missing it in the German market. So is there coming up some new performance stuff with Danky Groove? Yeah, actually, I have to do it. But, you know, so we're having a short break at the moment. Yeah, and maybe I'm going to produce in end of this year. Yeah, it's coming maybe next year. In Europe? Yeah, hopefully. How's your life personally in Japan? How does it look like? My life? Yeah, weekend I'm going to somewhere in this planet, and then weekday I'm going to studio. That's it. Und als er bei seinen Reisen rund um den Planeten mal bei uns in Berlin vorbeischaute, lieferte er ein hammermäßiges 2 Stunden DJ-Setup. Das gibt's jetzt und hier weltexklusiv beim 3S Radio. Viel Spaß beim Rocken. Wir hören uns dann nachher nochmal wieder, wenn ich euch rausschmeiße. Bis dahin. Hours a day, 7 days a week. Only the best music. 3S Radio. こんにちは、石野卓球です。あなたが聞いているのはスリーヘッドラジオです。 Things? There's something here. That's not human. Three Hats Radio. Wherever that came from, there better not be more. Thank you. time. Still self-destruct. 4, 3, 2, 1. We'll be right back. Hats Radio Show in the internet 24 hours a day, 7 days a week with Tim Tala. Thank you. You're listening to Three Heads Radio. 24 hours a day, 7 days a week with Tim Tala. Hallo, mein Name ist Alexander Kowalski und ihr hört Three Heads Radio. Three Heads Radio Show in the internet 24 hours a day, 7 days a week with Tim Turner. We'll be right back. Heads Radio. Well, that sounds kind of weird, you know? You must be on them the drugs or be smoking the weed to hear that. Thank you. what's up? My name is Phonique. You are listening. I'm listening at Three Heads Radio. Hello, this is Kid Koala, and you're listening to Three Heads Radio. We'll be right back. Алло, я Галина Кёниц. Передаю привет всем русскоговорящим слушателям этой радиостанции. 24 hours a day, 7 days a week, only the best music. We'll be right back. Hello, this is Takishino. You are listening to Three Heads Radio. Yoshino im DJ-Mix exklusiv beim 3S Radio. Bevor ich hier aber für heute den Laden dicht mache, möchte ich euch noch auf die nächste Neon hinweisen. Die wird am 25.08. und natürlich in der Maria am Ufer in Berlin stattfinden. Mit dabei sein werden auf dem Technofloor Marco Passarani, Redshape, Fost und selbstverständlich die Gastgeber von Djanze, Frank Müller und Tim Thaler, also meine einer. Und auf dem Hausflow wird der Chef des Labels Free Range UK, Jimster, zu Gast sein. Mehr Info und natürlich auch Freikarten gibt's schon ganz bald beim 3S Radio. Wer sich für den Newsletter einträgt, bekommt's als erster mit. Und nicht nur das, jede Woche gibt's Freikarten für die wirklich erlesensten Partys und Festivals in und um Berlin herum abzugreifen. Nicht vergessen, oben rechts auf der Startseite geht's los. Und genauso lohnt sich ein Blick auf die 3Heads CD Review Seite, wo wir euch nicht nur erzählen, welche CDs wir cool finden, sondern ihr könnt euch selber ein Bild davon machen. Denn alle CDs lassen sich bei uns auch anhören. Und wem dann gefällt, was er da hört, der kann's gewinnen. So, das war's dann aber auch jetzt wirklich für dieses Mal. Als nächstes begrüßt euch dann wieder ED2000 mit seiner Feed Your 3Heads Mind, Body and Soul Show hier auf diesem Kanal. Und auch wir hören uns schon ganz bald wieder, dann natürlich mit jede Menge neuer Mucke und netten Gästen. Bis dahin, lasst euch den Himmel nicht auf den Kopf fallen und feiert schön. Wir sehen uns auf der Piste. Bye, bye.